Der Gerettete, ein Funkmonolog von Robert Pinget, aus dem Französischen von Gerda und Helmut Scheffel. Regie Ernst Wendt. Ich musste über eine Mauer steigen oder einen Sockel oder, um genau zu sein, über etwas aus Ziegeln oder Beton. Erinnerung an die Berührung von etwas Rauem und Kaltem. Es konnte Stein sein und dann über weitere Mauern oder Sockel. Die Berührung von etwas mehr oder weniger kaltem gehen auf Kies, wie mir schien, zwischendurch auf Gras. Und dann ebenso unbestimmt das Laufen durch Laub, Laub. Laub. Doch wenn ich sage, gehen, laufen oder steigen, dann übertreibe ich. Da war dieses unsichere Gleichgewicht, in dem ich mich befand. Die Schwäche meiner Beine, öfter auf dem Boden als aufrecht, kriechen so sehr wie gehen, fallen, aufstehen, tasten, Zweifel auch über die Berührungen, denn meine Haut war sicher in keinem guten Zustand. Kurz all das in der Nacht. Dichte Finsternis und der Geruch von Erde. Laub. Humus. Wie soll ich es nennen, um den Ausdruck Verwesung ein wenig zu vergessen? Tatsächlich. Ebenso wie darum, mich zu erinnern, geht es auch darum, das zu vergessen, was mich viele Jahre dazu gebracht hatte, kein Wort mehr zu sagen, keine Bewegung mehr zu machen, ohne es zu bereuen. Reue war immer meine Schwäche und wahrscheinlich mein Verderben. Bis zu dem Tag, an dem jedes Tun aufgehört hatte. Ich meine jedes. Bis zu dem viel späteren Tag, also es handelt sich nicht mehr um Jahre, sondern um Gott weiß was, an dem ich in der Nacht wieder das Bedürfnis spürte, mich zu bewegen. Als ich feststellen musste, dass ich mich zwischen den erwähnten Mauern und Sockeln bewegte. durchdringliche Nacht. Heute, diese Nacht, diese neue Zeit, die ich noch nicht kenne und mit der ich tastend werde umgehen müssen, die ich für meinen Gebrauch werde zurechtmachen, ordnen müssen. Etwas an sich mich Bewegendes wäre nicht diese noch nicht überwundene Müdigkeit einer Prüfung, wie man noch keine ertragen hat. Jedenfalls ich. Ich. Ein paar Bemerkungen zur Orientierung. Zu meiner Linken die Allee 333, die ein paar Meter weiter von der Seitenallee 777 gekreuzt wird. Symbolische Zahlen, gewiss. Doch ich glaube, ich tue recht daran, mich nicht darüber zu beklagen. Oder sagen wir, kein Aufhebens von meiner unzureichenden Klarheit zu machen. Ich habe mich wohl im Zickzack die Allee 333 bis zu ihrer Kreuzung mit der Seitenallee entlang bewegt, da ich noch die auf Metallplatten geschriebenen Nummern im Auge habe, beide im rechten Winkel, und das trotz der Dunkelheit bedeuten würde, dass ich an dieser Stelle gegen etwas gestoßen, dass ich dort hingefallen bin und dass wenige Zentimeter vor meiner Nase mir die Zahlen erschienen sind. Vielleicht dank eines flüchtigen Mondstrahls. Oder wahrscheinlicher noch einer Phosphoreszenz. Die von einem benachbarten Grab herkam. Es sei denn, meine Augen hätten geleuchtet wie die von Katzen. Ich lasse die Frage offen. Durch die Seitenallee 777. Nicht weniger schwierig, nicht weniger langsam. Im Zickzack. Zickzack. Von Hindernissen verstellt, die nichts anderes waren als Grabmäler, Rasenstücke, aufgegrabene Erde, Sträucher, Töpfe mit Blumen, echten oder aus Plastik oder Keramik, die nichts anderes waren als Denkmäler des Elends und der Misere, die das Unglück in einem schwächlichen Hirn anhäuft, an einer, wie man sagt, Wende des Lebens. Wenn mit dem Alter und dem Zurückweichen der vom Ansturm der großen vergessenen Mythen besiegten Begierde. Das Übel plötzlich wieder seine ganze Kraft gewinnt und einen wehrlos im Maul der Menschenfresserin, der triumphierenden menschlichen Natur zurücklässt. Albtraummutter Ubu Übü. Dieser lauen, brechreizerregenden Nacht schien mir, als sei eine Entscheidung getroffen. Aber von wem? Dass ich in einem verlassenen Grabmal Wohnung nehmen solle. Das Gitter seines Kapellchens geöffnet und die Steinplatte noch einigermaßen fest. Ich habe meinen Hintern auf den kleinen grünlichen Altar gesetzt und mir gesagt, hier werde ich meinen Verstand wiederfinden. Auf dem Boden lagen, vergessen vielleicht von einem Gärtner, eine Schiefertafel und ein Stück Kreide, die mir ermöglichen würden, Notizen zu machen. Doch in der neuen Zeit, von der ich sprach, nicht mehr zerhackt, bruchstückhaft und geheim, in der neuen Zeit, die eben in dieser Nacht die andere ersetzt hat, wie eine große entfaltete Blüte, statt der erwarteten Gänseblümchen. Anzeichen vielleicht der Ewigkeit? Was bedeutet sie? In dieser Grabkapelle hausen, meine Schiefertafel in Reichweite. Es ist warm hier und feucht. Ich gehe nur des Nachts aus. In dieser Gruft, die bekundet erwarten. Nicht die kleinen Tröstungen des Alten verachten. Man kann nie wissen. Sie zurückzuweisen wäre höchst verfehlt. Denn tatsächlich suchen mich Erinnerungen heim. Ein möglicher Beobachter, der Wahrscheinlichkeiten müde, auf einem Baum hockend, sieht, was ich von meinem Asyl aus nicht erkennen kann. Dinge spielen sich außerhalb meines Gesichtsfeldes ab. Die Schiefertafel registriert sie Kraft eines Phänomens, das nicht mehr in meine Zuständigkeit fällt. Auf diese Art weiß ich, dass sich ein Geschehen auf dem Friedhof abspielt, das wie ein Ballett oder ein Schauspiel von einem unsichtbaren Manitou gelenkt wird. Personen bewegen sich, ich höre Anweisungen, wobei Hören eine Übertreibung ist und Anweisungen ebenfalls. Gemurmel, dass ich wie ein Vibrieren unter der Haut spüre und dass mit bestimmten Bewegungen der Körper, muss ich Schatten sagen, zusammentrifft. In dieser wie ein Ölfleck sich ausbreitende Nacht, das Auge gewöhnt sich langsam daran. Eine graue Schnecke kriecht über die Steinplatte und verschwindet in einem Loch. Ihr unterirdischer Weg. Einbruch von Schneckenhyänen auf dem Weg in die Grabestiefe. Die in der Morgendämmerung vollgefressen und schleimend wieder an die Oberfläche kommen und dann zu den Salaten eines benachbarten Gartens kriechen. Es kommt vor, dass der Beobachter nichts sieht, die Schiefertafel aber trotzdem registriert. Beschreibung meines Asyls. Die Altarbank, die mir den Hintern gefrieren lässt. Zu meiner Linken eine gusseiserne Vase und ein kleiner eiserner Leuchter, zu meiner Rechten ein Kruzifix aus Antimon und der verschimmelte Rest eines Heiligenbildes. Äh, versuchen zu folgern, dass ein beschränkter Raum 3 Quadratmeter genügt, um sich wohlzufühlen? Doch zugeben, dass das weit geöffnete Gitter vielleicht die Garantie für ein Gefühl der Freiheit ist. Es macht einem warm ums Herz. Vor einer Öffnung zu schlottern, einem möglichen Fluchtloch. Schließlich sind diese Schnecken, die aus den Kellern und Souterrains versuchen, nicht mehr an sie zu denken oder sie sogar als essbare Geschöpfe zu betrachten. Ihr Bild als leichenfressende Raubtiere verdrängen. Die Schiefertafel registriert bei jeder Gelegenheit Überleben, Ewigkeit, Licht. Ausgestrichene, dann ausgelöschte Bemerkungen, die jedoch wiederkehren. Beruhigung, nicht mehr alleiniger Herr seines Textes zu sein. Die Überraschungen durch die Wörter bleiben im Kopf haften. Ich wage auf eine Wiederholung dieser Erfahrung zu hoffen. Ein absurdes Vergnügen, dort, wo die gegenwärtigen nächtlichen Hirngespinste schließlich verzeichnet werden. Über diese intellektuellen Spielchen sollte ich jetzt lächeln. Irgendwo sind für die schlichten Gemüter meine schlichten Obsessionen aufgezeichnet. Eine Person des Schauspiels monologisiert unablässig. Vergebens spitze ich die Ohren. Sie muss sich zusammen mit den anderen nicht weit von der Seitenallee befinden. Innerhalb des Raumes, in dem einander verwandte Gräber eine Insel des Leidens bilden. Die gewölbte Decke des Grabmals bestand sicher aus Natursteinen und war vermutlich zerfallen. Jedenfalls ist sie durch flache große Ziegel ersetzt, die mit Zement verbunden und unverputzt sind. Dieses Pensum unüberwindbare Müdigkeit sich fragen, in welcher jammervollen oder ekelerregenden Tiefe die Keime der Pflicht überleben. Das heißt jene Pflicht, das Verzeichnen dessen fortzusetzen, was sich den Sinnen darbietet. Und aus der Erinnerung emportaucht, das mit Imagination zu bezeichnen, hieße die Poesie beleidigen. Mein Ausflug in der Nacht. Aber welcher Nacht? Sicher nicht der großen. Ihr unaussprechbarer Name, ferner Bezugspunkt für nächtliche Seelenzustände und für Komödianten mit Weltschmerz. Tiefe, nicht unterscheidbare Nacht des Seins und der Liebe. Mein Abgang wäre reines Theater. Ein falscher Abgang. Mich damit abfinden, die Zeichen anrufen, die ihn annehmbar machen. Immerhin gibt es eine Öffnung auf irgendetwas. Man täuscht sich nicht. Ungestraft. Das Pensum hat sich von Anfang an aufgezwungen. Auf die Strafe bauen. Die einzige Chance des Heils. Was diese Personen oder dieses nicht lokalisierbare Rauschen anbetrifft, Stimmen von überall her, von vorher, von dieser Nacht, von nachher. Überflüssige Unterscheidung. Da bin ich angelangt. Auslöschen. Wortträger. Auslöschen. Das Wort wiederschreiben? Nicht wissend, was es für die anderen bedeutet, von denen meine Einsamkeit sich nähert? Die Pfade von einst führen aufwärts zu den gleichen Punkten. Zu verschweigende Schwierigkeit. Verschweigen? Denkwürdige Augenblicke sich ins Gedächtnis rufen, in denen alles ohne die Hilfe irgendeiner Anwesenheit möglich schien. Doch der Mythos fasst wieder Fuß. Die Worte genügen nicht mehr, um die Logik zu verwirren. Zu den Mündern, die sie aussprechen, gesellt sich wieder ein Gesicht, Man fällt zurück in die ursprünglichen Fabelerfindungen. Diese Märchen für im Säuglingszustand stecken bleibende Kinder. Hier meine Begegnung mit Theodor anbringen. Ich vermute, dass ich seine Bekanntschaft unter folgenden Umständen gemacht habe. Ich vermute, dass ich seine Bekanntschaft unter folgenden Umständen gemacht habe. Ein kalter, früher Oktobermorgen, angefüllt mit Langeweile und Überdruss in meinem Grab. Seit Stunden verflogener Schlaf, mein Rosenkranz zwischen den Fingern genügt nicht mehr, um mich abzulenken. Wird da nicht eine Entscheidung getroffen? Doch abermals von wem? Mich hinausgehen zu lassen. Das Gitter liegt sofort hinter mir. Ich zögere in die Seitenallee einzubiegen. Schmerzen in den Knien, Beine wie Watte. Absatz. Ich setze mich auf die benachbarte Grabstätte, wo ich im dämmernden Tageslicht in edlen Lettern eingraviert den Namen des Verstorbenen Alexandre Mortin erkenne. Ein kurzer Gedanke an den Unbekannten. Verschwommene Überlegungen über die Eitelkeit der Inschriften, des Schreibens und des ganzen Krams. Ich wollte aus lauter Langeweile meinen Rosenkranz wieder nehmen, Als ich auf der ziemlich weit entfernten Kreuzung der Seitenallee mit der Allee 999 jemanden zu erkennen glaubte. Einfach warten, und es ist nicht umsonst. Die Person nimmt Formen an. Es ist ein junger Mann, der einen Topf mit Chrysanthemen trägt. Unverhoffter Glücksfall. Der Totensonntag ist nicht mehr fern. Dieser junge Mann will vor dem Novemberansturm ein Grab schmücken. Er hatte die blasse Gesichtsfarbe eines von Gewissensbissen gequälten Aristokraten. Eine Eigenheit, auf die man nicht alle Tage trifft. Mein Grauen vor dem Vulgären wurde verschont. Das Glück war mir hold. Es hätte sich auch sonst jemand mit Chrysanthemen nähern können. Aber dieser Junge entsprach der Vorstellung, die ich mir in meiner Lage machen konnte. Auslöschen. Ich sagte zu ihm: Junger Mann, nicht lange überlegt. Setzen Sie sich dorthin und sprechen Sie offen zu mir, wie zu dem Verschiedenen, dessen Grab Sie schmücken wollten. Das geht so leicht am frühen Morgen und unter diesen Umständen. Ich bin ganz Nachsicht, Mitleid und Sanftmut. Lässt seinen Hintern schlicht auf die Steinplatte nieder. Ebenso wie seine geht. Denkblumen und bleibt verlegen und stumm. Zweifelsohne, damit es so scheint, als habe er Gewichtiges zu sagen. Eine weniger seltene List als sein aristokratisches Aussehen. Ich forme unbestimmte Worte über das kühle Wetter, die morgendliche Stunde. Wie kam es, dass der Friedhof bereits seine Tore geöffnet hatte? Er antwortet mir, dass der Wärter in dieser Nacht gestorben sei, was die Verwaltung in Aufregung versetzt habe. Und da er sehr früh gekommen sei, um auf das Öffnen zu warten, habe er von dem augenblicklichen Durcheinander profitiert. Früh aufstehen mache ihm keinerlei Schwierigkeiten, denn er habe den Schlaf verloren. Seine Augen verschleiern sich. Überstürzen wir nichts. Er trug eine Hose nach der letzten Mode, eine kurze Leinenjacke im amerikanischen Stil, die an den Ellenbogen mit der raffiniert koketten Nachlässigkeit der jungen Leute unserer Zeit ausgebessert war, und einen handgestrickten Schal aus grober Wolle. Da er den Mund nicht mehr aufmachte, versuche ich, ihm Vertrauen einzuflößen. Haben Sie jemand umgebracht? Er nickt. Das ist nicht schlimm, sage ich. Das kann jedem passieren. Die Natur, Höhen und Tiefen. War es mit Gift? Mit einer Schusswaffe? Durch Erwürgen? Ertrinken? Er entblättert zerstreut eine Chrysantheme. Meine Frage verwirrt ihn. Na gut, reden wir von etwas anderem. Und mich zu der Grabinschrift wendend: Sie kannten wohl diesen Mortain? Er fährt hoch, dreht sich seinerseits um, steht auf mit klopfendem Herzen und sagt: Seinetwegen bin ich gekommen, um ihn zu ehren. Wieso kommt es, dass was... Er ist immer noch verwirrt, sieht mich dann schief an. Beruhigen Sie sich, junger Mann, kommen Sie zu sich. Alles ist ganz natürlich. Meine Gegenwart hat Sie aus der Fassung gebracht. Dann, auf meine Grabstätte weisend: Sehen Sie, wo ich kampiere? Ein Vagabund ohne Geschichte. Erzählen Sie ein bisschen von sich. Das wird Sie beruhigen. Ich habe Alexandre gut gekannt, sagt er. Ein großmütiger Freund, unglücklich. Verfolgungswahn, verkrachter Schriftsteller, hatte mich zum Vertrauten auserwählt. Ich habe alles von ihm gelernt. Der Unglückliche schwankt. Ich halte ihn am Bein fest. Setzen Sie sich wieder. Er tut es und fährt in seinem Geständnis fort, dass, je weiter er kommt, meine Aufmerksamkeit immer weniger fesselt. Zusammengefasst, er fühlte sich, da er eines Tages seinen Wohltäter verlassen hatte, an dessen Tod schuldig, der kurz darauf eintrat. Er schluchzt. Ich versuche, ihn zu trösten. Rührung. Ein paar gestrichene. Dann ausgelöschte Bemerkungen. Ich heiße Theodor, sagt er, während er so schön wie möglich die Chrysanthemen auf den Marmor legt. Und ich Deodat. Nennen Sie mich Dodo, wenn ich etwas für Sie tun kann. Einfassung des Grabes war aus Vergissmeinnicht, was mich zu dem Verlassenen sagen lässt, nichts ist so angenehm wie die Erinnerung. Nicht wahr, Sie? Haben niemand mehr. Ich schlage Ihnen Folgendes vor. Sehen Sie dort an der Kreuzung der Seitenallee mit der Allee da hinten, in der sie auftauchten, ein verlassenes Grabgewölbe, ähnlich dem meinen, machen sie es zu Ihrem Asyl. Und wir werden mit dem Herzen, mit den Gedanken, kurz mit allem, was Sie wollen, in Verbindung bleiben. Und schon ging er auf die gegebene Stelle zu. Ein Köfferchen aus gelbem Leder in der Hand, in dem er seine Sachen hatte. Seine Sachen, ja, dieses Köfferchen. Wann habe ich gewagt, ihn zu fragen, was es enthielt? Eines Abends sicher. Wir saßen vor seiner Behausung. Aber da es geregnet hatte, war das Gras nass. Er holt aus seinem Köfferchen ein Tuch, das er unter uns ausbreitet. Was haben Sie noch Schönes in diesem Koffer, frage ich. Das ist nicht Neugier, das ist... Meine Sachen, antwortet er. Nicht viel an Kleidungsstücken. Ein paar Socken und ich weiß nicht, was noch. Das Wichtigste sind meine Papiere. Er zeigt sie mir. In kleinen Stapeln geordnet. Ich frage, sind sie alphabetisch geordnet oder chronologisch? Was enthalten sie? Wie spannend! Fürchtend, er könne in mir eine Sammlermanie entdecken oder Gott weiß was. Aber nein, es waren seine Sachen. Die Ordnung schien nur so. Sehen Sie, sagt er, dieser Ausschnitt zum Beispiel enthält einen Teil der Rede zur Eröffnung des Suezkanals. Und das ist die Verlobungsanzeige eines Onkels meiner Großmutter. Und dieses Foto ein kleiner Neufundländer von 2 Monaten. Und hier sind meine Schulaufsätze. Und so weiter. Wir waren von diesen Papieren umgeben. Es konnte wieder anfangen zu regnen. Tun wir sie wieder in den Koffer, sagte ich. Wir werden in aller Ruhe Tag für Tag Gewinn aus ihnen ziehen. Sie werden uns Gesellschaft leisten. Und da sie Talent zu haben scheinen, jetzt erzähle ich ihm von der bis dahin versteckt gebliebenen Schiefertafel, vielleicht können wir gemeinsam versuchen, etwas über die in ihrem Schatzkästchen enthaltenen Themen zu schreiben? Ein absurder Einfall, der die Dinge komplizieren wird, da er die Zahl der Unverantwortlichen vervielfältigt. Er räumte seine Ausschnitte weg, die mit Bindfäden, Schnipsgummis, Wäscheklammern zusammengehalten waren. Eine Langeweile keinerlei Aufmerksamkeit für mich. Dann stellt er sein Köfferchen wieder in die linke Ecke seiner Behausung und sagt, »Vergessen Sie, was Sie quält, Herr Dodo. Sicher nichts Ernsthaftes. Wenn man Sie betrachtet, beneidet man ihren transparenten Zustand. Alles schimmert in ihrem Gesicht durch. Da können Sie durchstreichen, ausstreichen, auslöschen, so viel Sie wollen. Betrachten Sie mich ein bisschen als Ihre Schiefertafel. Ich behalte von Ihren Worten nur das zurück, was Sie möchten. Ich hatte geglaubt, in seinen Augen Unschuld zu lesen. War es Heimtücke? Spuren des Auslöschens. Eine Bemerkung gestrichen, dann ausgelöscht. Alle Juniblumen. Kornblume. Klatschmohn. Begonie. Wachtelweizen. Schwarzkümmel. Löwenmäulchen. Kornwicke. Günsel. Johanniskraut. Boretsch. Steinklee. Schierling. Geißblatt. Ehrenpreis. Ginster. Wasserlilien. Hahnenkamm. Braunelle. Wiesensalbei. Leinkraut. Wilder Dost. Rittersport. Entsetzliche Lawine! Wer wird Zeugnis ablegen von dieser grenzenlosen Unschuld, die die großen Mythen wieder auferstehen lässt? Hummeln der Verzweiflung. Hummeln der Verzweiflung. Geräumige Tränke der Nacht. Dieser mit Schätzen gefüllte Koffer. Allein. Die Schiefertafel in 1000 Stücken. Jedes Bedauern erstickt, die Aufgabe angenommen. diesen unvergessenen Traum wieder zusammensetzen gegen die Angst, woher immer sie kommen mag, um ihn schließlich weit zurückzulassen? Altes Deckengemälde mit Vögeln und Blumen im Geschmack von einst und zum Unerreichbaren fortzuschreiten. Ohne Merkzeichen, ohne Streichungen, ohne Notizen irgendwelcher Art. Ungreifbar, jedoch da. Daran glauben. Bei Strafe niemals zu sterben. Der Gerettete, ein Funkmonolog von Robert Pinget, aus dem Französischen von Gerda und Helmut Scheffel. Der Sprecher war Fritz Lichtenhahn. Ton und Schnitt Walter Jost und Ingeborg Dessow. Regie führte Ernst Wendt.